Free Audio Post-Production bei Auphonic.com. Yeah, what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist Dear by or Die. Hallo, herzlich willkommen. Das Intro war gerade eine alte Band aus England von der Isle of Wight. Das waren Cassie oder Flirt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Der Song ist auf jeden Fall auf der LP von Cassie. The Light Shines On. Da sind unterschiedliche Sessions drauf, dieser alten Band, Ende der 78 gegründet, und die Sessions sind von 80 bis 83. Angefangen hat die Band unter dem Namen Flirt und dann als Cassie weitergemacht. Und irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Cassie-Song oder Flirt-Song war. Der Song hieß auf jeden Fall She's a Flirt, vielleicht war es ein Flirt-Song. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr coole Compilation dieser Band, cooler Power-Pop, Pop-Punk auf Reminder Records ist das erschienen, ein Label, was wir auch ein paar Mal schon hier hatten, die ja für sich sehr auf so alten, teilweise auch ein bisschen obskuren Power-Pop, Pop-Punk der späten 70er, Anfang 80er konzentrieren. Zu empfehlen sind ja diese Heroes of the Night Sampler, einen Teil haben wir schon vorgestellt, also check das mal aus. Platte ist auch schon ein paar Jahre draußen, deswegen war es auch nur das Intro. Jetzt aber zu einer aktuelleren Wiederveröffentlichung, auch eine Compilation einer 70er-Jahre-Band. Und zwar gehen wir jetzt nach Detroit, USA. Und zwar habe ich mitgebracht eine LP mit drei Singles der Band Destroy All Monsters. ist eigentlich quasi eher eine Proto-Punk-Band. Also die Band hat sich 1974 schon gegründet. Die Singles sind aber aus der Punk-Ära von 78, 79 und 79. Die LP ist unter dem Titel erschienen Bored, The Ashton Singles Compilation, liegt daran, weil bei den Aufnahmen Ron Ashton von den Stooges mitgespielt hat. Und ja, es klingt eigentlich wirklich wie astreiner End-70er Ami-Punk. Also ich finde es eine sehr coole Band, sehr coole Platte. Muss auch noch mal mehr von der Band auschecken, weil ich jetzt durch den Kauf dieser Compilation-LP nur die drei Singles kenne. Erschienen ist das auf Tigers Archive. Diese LP ist auch schon mal in den 90ern auch schon mal so erschienen, aber wurde jetzt vor 3 Jahren wieder veröffentlicht in einem anderen Artwork meines Wissens. Spannende Band. Ihr hört Destroy All Monsters mit dem Song You're Gonna Die, das ist die B-Seite ihrer Bored-Single. You're Gonna Die von Destroy All Monsters war das. Aus Detroit Rock City, also man hört es schon raus, ja, den Rock. Das ist auf einer Compilation zu finden namens Sport, die Ashton Singles Compilation auf Tigers Archive. So, jetzt kommen wir zu einer Zusammenstellung, / Wiederveröffentlichung, die noch gar nicht draußen ist. Die wird erst nächste Woche oder übernächste Woche laut Internet erscheinen. Und zwar geht es um eine längst überfällige Wiederveröffentlichung der ersten beiden LPs von X-mal Deutschland. X-mal Deutschland waren eine Punk, Post-Punk, Gothic, wie auch immer man es nennen mag, Band aus Hamburg, haben angefangen mit 7 Inches auf Zickzack. Eine Zusammenstellung dieser frühen Sachen gibt es auch auf Sacred Bones. Wir haben das hier auch mal vorgestellt. Nachdem sie dann eine Weile bei Zickzack waren und dort den deutschen Underground erobert haben, ging es dann weiter Richtung England auf dem Label 4AD, was ja damals so eines der wegweisenden Labels in Sachen düster, Wave-Punk, Post-Punk, ich würde fast sagen Proto-Indie war. Und da haben sie zwei LPs veröffentlicht, und zwar 1983 die LP Fetisch und dann das Jahr drauf die LP Toxin. Beide Platten gelten als absolute Klassiker der Goth-Post-Punk-Musik. Neben diesen beiden LPs wird es auch noch eine LP geben mit den beiden auf 4AD erschienenen 12 Inches, der Qual und der Incubus Succubus 2. Also eine nochmal neue Version des Incubus Succubus Songs auf der ersten, auf der zweiten Single. Genau. Also eine Dreier-LP in einer Box namens Gift. Okay. So wird es erscheinen. Ich kann nicht so viel zum Artwork sagen. Ich fürchte fast, dass also das Artwork vielleicht gar nicht so erhalten ist. Also das gefällt mir eigentlich nicht so, wie die Box aussieht. Mhm. Ich hoffe für alle, die sich das besorgen möchten, dass dann aber die LPs in Original-Artwork drin sind. Obwohl, so schön sind sie auch nicht. Nee, das nicht. Und vor allem, ich mag so Boxen auch einfach immer nicht. Also ich meine, die die habe ich ja zum Glück die Fetisch. Aber die andere habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich bräuchte so eine Box halt nicht. Und das dann auch immer wahrscheinlich eher hochpreisig sein. Ist gar nicht so hochpreisig. Nee? Also es ist ein sehr fairer Preis. Okay. Also ich glaube, da ist 4AD sogar bemüht, das cool zu machen. Ja, ich habe zwei Songs ausgesucht. Einmal den Song Geheimnis von der Fetisch und dann den Song Mondlicht. Ich habe mir auf dem Herweg so überlegt, wie ich den Sound von X-mal Deutschland beschreiben würde und musste dann eigentlich dann denken, dass er, finde ich, in den besten Momenten klingt das irgendwie wie ein erotisches, symbolistisches Gemälde, in den schlimmsten Momenten wie ein kitschiges Caspar-David-Friedrich-Bild. Und irgendwie finde ich, es ist halt so ein bisschen schon auch so deutsche Trash-Romantik manchmal. Also ich mag die Band sehr, aber sie haben schon so... Ja, es ist manchmal schon auch irgendwie echt cool, düster, geheimnisvoll, wie ein symbolistisches Gemälde. Und dann ist es aber wirklich so so ein bisschen deutsch. Ja. Und ich finde, der erste Song ist sehr... schon so die coole Variante der Romantik, dann mit danach Mondlicht, das ist schon ein bisschen aber ich mag es. Wir bewegen uns schon weit weg vom Hardcore-Punk mit sowas. Das definitiv. Ja. Hören wir die jetzt beide am Stück? Wir hören beide am Stück, dann könnt ihr selbst ein Bild machen. Also die volle Kante. Ja, Goth-Kitsch jetzt. Ja. Zweimal X mal Deutschland, viel Spaß. Yeah. Hier ist DIY oder die Grufti-Sendung. Voll. Das waren X-mal Deutschland mit Mondlicht von der Toxin-LP, ihrem zweiten Album. Und davor habt ihr gehört den Song Geheimnis von der Fetisch-LP. Beide LPs und noch eine dritte LP mit zwei EPs werden jetzt demnächst wieder veröffentlicht auf 4AD und unter dem Titel Gift. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, weil ich ja vorhin so ein bisschen vom Kitsch geredet habe, dass ja eigentlich, wenn man sich überlegen würde, man würde viele der düsteren, romantischen Grufti-Bands aus England oder USA, also englischsprachig, wahrscheinlich gilt das für Spanischsprachige oder wie auch immer auch, ins Deutsche übersetzen, würde es auch ganz schön kitschig klingen. Das gehört wahrscheinlich, glaube ich, einfach zum Genre dazu. Ja, genau. Ja. Und deshalb ist essentiell, diese Bilder und, ja. Genau, und deshalb ist jetzt Schluss mit Kitsch, Schluss mit Disco-Kitsch, jetzt kommt der Punk. Es geht nach Hannover, und zwar eine Band, die hier schon oft gespielt wurde, deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Es geht um Der Moderne Man aus Hannover. Und der Grund, warum ich ein paar Songs mitgebracht habe, ist, weil jetzt auf dem Label Tapete Records, die ja auch recht umtriebig sind in Wiederveröffentlichungen, was alte deutsche Klassiker angeht, wurde jetzt alles von Moderne Man, also wirklich alles wieder veröffentlicht, beide LPs und eine LP mit dem Titel Jugend forscht, wo alle drei EPs drauf sind. Und ich habe jetzt zwei, drei Songs, mal gucken, wie viel wir machen, ausgesucht. Es geht los mit Disco-Lied von der ersten 7-Inch, danach Dauerlauf von der ersten LP und danach von der zweiten LP Nicht warten. Der Moderne Man aus Hannover, absoluter Superpunk, Postpunk, auf Tapete könnt ihr das alles euch besorgen. Du wirst der Brand im Disco-Land. Du wirst der Brand im Disco-Land. läuft am Boden, kriegst du keine Antwort mehr. Ja, das sind die Spiele der Triebe, wilder wie nie zuvor. Ja, das sind die Spiele der Hiebe, wütend und heiter für euch, für euch, für euch. Hier ist immer noch DIY oder I. Genau, und das waren dreimal der moderne Man aus Hannover. Gerade habt ihr gehört, nicht warten, davor Dauerlauf und davor das Disco-Lied. Alle diese Songs findet ihr auf drei Wiederveröffentlichungen auf Tapete Records. Und jetzt bewegen wir uns wieder Richtung Hardcore-Punk mit Jessie. Mhm. Ich übergebe. Dankeschön. Heute habe ich eine Wiederveröffentlichung dabei. Ich habe nichts Aktuelles dabei. Ich habe die Wiederveröffentlichung der Sin 34 LP dabei. Sin 34 war eine Hardcore-Punk-Band aus Santa Monica, Kalifornien. Von circa 81 bis 84 gab es die. Die erste EP, Die Laughing, die hatte ich vor einer ganzen Weile irgendwann schon mal dabei. Und inzwischen habe ich mir noch die LP geholt, die heißt Do You Feel Safe? Und erschien ursprünglich 83 auf Spinhead Records und wurde vor ein paar Jahren auf Puke and Vomit Records wieder veröffentlicht. Die habe ich mir jetzt eben inzwischen geholt und die ist auch ganz schön gemacht. Es sind nicht nur die Texte wie im Original mit dabei, sondern es sind auch Liner Notes mit dabei und es ist so ein Plakat mit allen möglichen Flyern dabei. Also es ist zum einen im Original-Layout und zum anderen sind aber eben auch wirklich ausführliche Infos noch dabei. Die Liner Notes von Toby Vail von Bikini Kill, dann noch von Thurston Moore von Sonic Youth und noch vom Schlagzeuger der Band, Dave Markey. Der Schlagzeuger hatte 81 mit der Sängerin Julie die Band gegründet und er erzählt in den Liner Notes, wie sie sich in der Highschool als Teenager getroffen haben, auf einem Middle-Class-Konzert und ohne jegliche Instrumentenkenntnisse losgelegt haben, einfach weil sie dieselben Bands gut fanden. Und die Sängerin hat einen Teil vom Schlagzeug angeblich aus einer unverschlossenen Garage aus der Nachbarschaft geklaut. Und zwar die Kick und ich glaube ein Tom oder so. Es wird irgendwie genau beschrieben. Also es haben auf jeden Fall Teile gefehlt und da haben sie dann irgendwas genommen, was man zweckentfremden konnte und so hat diese Band angefangen. Genau, und dann haben sie ziemlich cool, chaotisch, schnellen Hardcore-Punk gemacht und ja, es ist einfach cooler Hardcore-Punk von skatenden Teenagern mit einem Haufen Energie und wir hören jetzt erstmal die ersten beiden Songs der LP, Do You Feel Safe und direkt danach After You und dann erzähle ich noch ein kleines bisschen mehr. Sin 34. Those drugs. Just forget. Das waren Sin 34 mit dem Song After You und davor mit dem Song Do You Feel Safe. Der zweite ging jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr ab als der erste. Und das war auch so ein bisschen Absicht, weil die Platte ist tatsächlich schon auch ein bisschen abwechslungsreich dafür, dass es geiler, simpler Hardcore-Punk ist. Hat beim ersten Mal bei mir irgendwie auch gar nicht so gezündet, habe ich mich gerade auch schon mit Andi drüber unterhalten und dann irgendwann nach ein paar Mal anhören, fand ich die aber doch einfach total cool und deswegen habe ich mir die jetzt geholt. Und in den Liner Notes erzählt Toby Whale, die Schlagzeugerin von Bikini Kill, wie sie circa 84 als 16-Jährige eine Radiosendung bei einem Community Radio in Olympia hatte, also so wie wir hier. Die Sendung hat sie mit einer Freundin gestartet und unter anderem haben die da auch Sin 34 gespielt. Sie erzählt allgemein aus der Zeit und wie wichtig Sin 34 zusammen mit anderen Bands für sie und ihre Freundinnen waren, weil eben Frauen beteiligt waren oder also jetzt bei der Band eine Frau beteiligt war. Und solche Bands, die mit dazu bewogen hat, auch eine Band zu gründen, also auch lange bevor es dann tatsächlich Bikini Kill gab. Und ganz kurz noch zu dem Bandnamen. Sin 34 ist tatsächlich einfach die Bezeichnung von einem Fernsehsender, Spanish International Network Channel 34. Und einer von denen hatte irgendwie schon so ein oder zwei Jahre, bevor sie die Band dann tatsächlich gegründet haben, quasi sich Fantasiebandnamen ausgedacht und gesammelt, wie man das als Teenager so macht, und Logos dazu gezeichnet und fand einfach nur, dass Sin 34 cool und kryptisch klingt und hat dann, als tatsächlich die Band gegründet wurde, vorgeschlagen, nennen wir uns doch nicht einfach Sin 34. Und alle fanden es so gut, dass sie es dann genommen haben. Also voll die billige Geschichte hinter dem Namen. Hat mich ein bisschen so, ich musste mal an 45 Grave denken. Ja. Und ich meine, bei 45 Grave, also auch LA Death Rock Punk, die haben das einfach so lala, dada, einfach irgendwie durch den Raum geworfen und es hat gar keinen Sinn. Und ja, okay, ja. Sünde. Ja, ja, genau. Aber ja, denkt man auch, genau. Ja, und es war auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Grund, weil man es halt dann so liest wie Sinn, genau. Mhm. Und dann auch, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich hatte am Wochenende ganz viel nachgelesen, also alles Mögliche, was ich so in Interviews und so gefunden habe, oder vielleicht ist es auch in den Liner Notes mit dabei. Er hatte auf jeden Fall auch, also bevor es die Band gab, eben dieses Fantasie-Logo oder halt, also für seine Fantasieband das Logo gezeichnet hat, dann eben auch mit so einem umgedrehten Kreuz und so und bla. Und also es ging auch tatsächlich ein bisschen vom Vibe her in die Richtung. Genau. Und genau, und eigentlich war es Spanish International Network Channel 34. Und dann genau, was ich auch noch ein bisschen erwähnenswert fand oder da einfach sehr schmunzeln musste, der Drummer erzählt dann eben auch noch, dass er die Sängerin ja auf einem Middle-Class-Konzert kennengelernt hat und sie sich halt dann irgendwie ausgetauscht haben und sie fanden beide sowohl Black Flag als auch Devo total spitze, was ich eine sehr gute Spannbreite an Musik finde. Und es spiegelt, würde ich auch so ein bisschen DIY und DIY wieder, weil unsere Spannbreite ähnlich geht. Und die waren so Devo-Fans, dass sie auf ihrer EP dann eben auch Devo tatsächlich gecovert haben. Und zwar Uncontrollable Urge. Und den hören wir uns jetzt auch noch an. Sin 34 mit Uncontrollable Urge von Devo. Tanzen bitte. Yeah! Das waren Sin 34 mit Uncontrollable Urge von Devo. Und ich finde diese Coverversion total mega stark, weil sie so Bock macht. Und ich hoffe, ihr habt gerade Pogo getanzt. Ja, die Do You Feel Safe LP von Sin 34 ist auf jeden Fall wirklich eine coole Hardcore-Punk-Platte. Und auf der Wiederveröffentlichung sind noch drei weitere Songs aus der Aufnahmesession dabei, die ursprünglich auf der LP nicht mit dabei waren. Also das heißt, wenn ihr die Wiederveröffentlichung irgendwo findet, habt ihr auch noch drei Songs mehr als auf dem Original. Und ja, das war jetzt meine Ausführung zu Sin 34. Die nächste Band, die ich dabei habe, die kommt auch aus Kalifornien. War ungefähr in derselben Zeit aktiv, insgesamt allerdings auf jeden Fall länger und klingt musikalisch erstmal komplett anders und trotzdem gibt's eine Verbindung. Die Rede ist von der Band Friedwick aus San Francisco. Die Band habe ich erst vor kurzem entdeckt, die ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Also ich kannte irgendwie nicht mal oder hatte nicht mal den Namen auf dem Schirm und kann mir im Nachhinein nicht so richtig erklären, warum. Ich fand die dann sehr interessant und habe mir die zweite LP geholt, zu der ich gleich mehr erzähle. Als ich dann jetzt am Wochenende zur Sin 34 LP zum einen die Liner Notes mir durchgelesen habe und zum anderen auch im Internet einfach noch so ein bisschen recherchiert habe, was ich da so finde, kam Friedwick vor. Zum einen zählt Toby Vale neben Sin 34 und anderen Bands Friedwick auf als die Bands, die sie in ihrer Radiosendung damals gespielt hat. Und wenn man dann schaut, mit welchen anderen Bands Sin 34 damals zusammengespielt hat, es ist ja zum einen tatsächlich so ein Plakat in der LP mit dabei, mit lauter Flyern. Und dann hatte ich eben auch noch Sachen im Netz gefunden und die haben in der Zeit halt einfach mit Bands wie Necros, Crucifix, Dead Kennedys, Die Kreuzen, was hatten wir gerade noch gesehen, Code of Honor, Social Distortion, also mit allen möglichen geilen Hardcore-Bands aus der Zeit gespielt, aber zum Beispiel auch mit so Bands wie Flipper und Friedwick. Fand ich dann einfach irgendwie cool, weil ich so Verknüpfungen einfach immer total gerne mag, wenn nicht immer auf den ersten Blick komplett offensichtliche Konstellationen dann da irgendwie doch zu finden sind. Jetzt tatsächlich aber dann zu Friedwick. Friedwick aus San Francisco, gegründet 82 und zwar ursprünglich eine All-Female-Punk-Band, wobei die ewig aktiv waren insgesamt und es diverse Line-Up-Wechsel gab. Friedwick hatten in den 80ern zwei LPs und haben dann vor zwei Jahren noch mal was veröffentlicht. Mit den aktuellen Sachen habe ich mich jetzt tatsächlich noch nicht so beschäftigt, weil ich erstmal das alte aufarbeiten musste. Ich habe mir die zweite LP von 86 geholt, die heißt Faster Friedwick Kill Kill, ist auf Caroline Records erschienen und davon gibt es bisher zum Beispiel leider keine Wiederveröffentlichung, aber man findet sie ab und zu. Friedwick mischen super viele unterschiedliche Einflüsse. Deswegen fällt es mir gar nicht leicht, die irgendwie gut zu beschreiben. Feministische Texte, flottere, punkigere Songs mischen sich mit Midtempo bis langsameren, aber trotzdem auf jeden Fall immer irgendwie sehr kraftvollen Songs. Und ich finde die LP mittlerweile total stark, aber es ist jetzt auch wieder nicht so eine LP gewesen, die beim ersten Durchhören irgendwie so richtig komplett Klick gemacht hat. Die musste ich mir so ein bisschen erarbeiten. Und weil ich das einfach so beim ersten Anhören gar nicht richtig alles erfassen konnte, also zumindest ging es mir eben so, wobei die aber halt einfach so eine coole Energie hat, weswegen ich sie dann immer wieder mal angehört habe und unter anderem durch den prägnanten Gesang. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich die Platte höre, dass es live total abgefahren gewesen sein muss. Also es klingt einfach total nach einer Platte von, also es klingt nach einer Band, deren Live-Energie gar nicht richtig auf Platte eingefangen werden kann. Und der Gesang zum Beispiel auch, also weil der einfach wirklich sehr elementar irgendwie für die Musik ist, der wechselt auch so zwischen super guten Melodien, dann so geschaute, dann teilweise so halb spoken words. Und Kathleen Hanna von Bikini Kill hatte diese Platte mal empfohlen und meinte, dass es eine der Bands sei, die ihren eigenen Style mit am meisten beeinflusst hat. Und das hört man komplett am Gesang. Wenn ihr das jetzt dann gleich anhört, werdet ihr wissen, was ich meine. Ich habe jetzt mal die ersten zwei Songs der LP ausgesucht, da sie beide so einigermaßen gut zusammenfassen, wie die Band klingt. Für 1986 hat die Platte außerdem insgesamt so musikalisch schon einiges vorweggenommen, was dann Ende der 80er und in den frühen 90ern total typisch für ganz viele aus dem Punk kommende Alternative Rock Bands war. Und so war es dann eigentlich irgendwie auch nicht weiter überraschend, als ich dann zum Beispiel auch so als Info zur Band gefunden habe, dass diverse Bands wie Melvins, Babes in Toyland, Nirvana, S7, Hole etc. etc. und andere Bands aus der Zeit Friedrich als Einfluss beschreiben. Abgefahrene Band. Und ihr hört jetzt zuerst den Song Beverly und direkt danach Crazy World Friedrich. Work it, girl, work it hard. Work it, girl, like a Visa Das waren Friedwig mit dem Song Crazy World und davor mit dem Song Beverly. Jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten und ich habe als letztes noch eine Ergänzung zu Andys Part über Der moderne Man aus Hannover mitgebracht. Ich habe nämlich den Song, der die Namensgebung beeinflusst hat. Ich habe da so ein Interview-Schnipsel gefunden. Ich raste da mal ganz schnell durch. Die Frage war eben, wie oft musstet ihr euch schon mit einem N zu viel bei eurem Namen abfinden und warum überhaupt nur ein N? Und die Antwort ist dann, dass der Grund für nur ein N ist total profan. 1978 liebte Siggy XY von Der moderne Man den Song Pop Music der Band M und den kennt ihr alle. Es ist dieses Talk about Pop Music, Pop, Pop, Pop, Pop Music. Wenn du das hörst, erkennst du das sofort und ich glaube, keiner weiß, von wem das ist. Die Band hieß M, die waren aus London, existierte damals. Es existierte damals scheinbar nur diese eine Single von M und ohne Internet und darauf angewiesen auf Infos aus dem New Musical Express, der einmal wöchentlich und mit einer Woche Verspätung am Hauptbahnhof in Hannover erhältlich war, gab es dann das Gerücht, dass M vor Pop Music doch schon mal eine Single veröffentlicht hatte, nämlich Modern Man und Modern eben mit E am Ende geschrieben. Und Siggy fand es total cool und meinte, wir sollten unsere Band nach dieser Single Moderne Mann nennen, was wir damals aber immer deutsch ausgesprochen haben. Da das niemand geschnallt hat und auf die Idee kam, Moderne Mann deutsch auszusprechen oder Moderner Man, wie auch haben wir schließlich an der davor gesetzt und es ansonsten bei einem N belassen. Nur am Rande sei noch bemerkt, dass diese erste Single von M tatsächlich irgendwann auftauchte und eine ziemliche Enttäuschung war. Für den Moderne Man war die Single eine ziemliche Enttäuschung. Ich würde sagen, es ist ein okayer Synth-Pop-Song für die nächste New Wave-Disco. Und genau deswegen hören wir den jetzt einfach als Outro. Ist von 78 M Modern Man. Und dann sagen wir bye, tschüss, bye. Bis zum nächsten Mal. Das war DIY or Die mit Andi und Jess. Ciao. Tschüss. We'll be right back. Free Audio Post-Production. Biophonic.com.